Kundgabe 4986. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.10.1950. Liebe. Freude am Geben. Gegenliebe. Glaube an Erlösungswerk Christi. Erwecket euch zu neuem Leben. Suchet in euch die Flamme der Liebe zu entzünden. Gebet ihr immer neue Nahrung und entzündet dadurch die Liebe zu Gott, die euch ewig selig macht. Dann sichert ihr euch das ewige Leben, einen Zustand voller Kraft und Licht in ungehemmter Freiheit. Dann könnet ihr tätig sein nach eurem Willen. Dann habt ihr auch den Tod überwunden, denn jegliche Kraftlosigkeit, jegliche Schwäche fällt von euch ab, und ihr werdet leben und selig sein. Doch nur die Liebe bringt solches zu Wege, und diese kann euch nicht gegeben werden. Ihr müsset sie selbst in euch entzünden. Ihr müsset helfen, wo Hilfe erforderlich ist, und, durch das Gefühl innerer Beseligung angeregt, immer neue Liebeswerke vollbringen. Dann werdet ihr das Feuer in euch ständig unterhalten. Ihr werdet ihm Nahrung zuführen. Ihr werdet unausgesetzt in uneigennütziger Liebe tätig sein. Nur die Freude des Gebens spornt euch zu erneutem Liebeswirken an. Und diese werdet ihr erfahren, so ihr in die Augen des notleidenden Mitmenschen sehet, so ihr ihm geholfen habt. Es ist ein Lohn, der schöner ist als materieller Lohn, denn es ist Gegenliebe, die euch aus jenen Augen erstrahlt. Ihr habt dann im Herzen des Mitmenschen wieder die Liebe entzündet. Ihr habt ein Fünkchen auflodern lassen und wieder breitet sich die Flamme der Liebe aus und teilet sich den Mitmenschen mit. Und nur vereintes Liebeswirken kann die Menschheit erlösen aus dem Zustand geistiger Not, in den sie geraten ist. Nur Liebeswirken trägt Licht und Gnade ein und führet euch zu Gott, der die ewige Liebe ist. Doch je näher das Ende ist, desto mehr wird die Liebe erkalten unter den Menschen, denn sie leben nur für sich und haben für die Not der Mitmenschen kein Herz. Und darum wird auch die Gottferne immer deutlicher. Die Kluft zwischen den Menschen und Gott ist fast unüberbrückbar geworden. Die Finsternis in den Herzen der Menschen undurchdringlich. Denn das Licht der Liebe kann nicht erstrahlen und darum keine Helligkeit geben. Und der eine, der helfen könnte, wird nicht angerufen, weil er nicht anerkannt wird. Jesus Christus, der göttliche Erlöser, kann nicht die Gnaden seines Erlösungswerkes austeilen. Er wird nicht darum angegangen, weil die Menschen nicht an ihn glauben. Und es ist dies das Schlimmste, denn dann fehlt ihnen jegliche Kraft und Unterstützung, ohne die sie aber nicht selig werden können. Die Menschen glauben nicht mehr daran, was ihnen zu glauben angeraten wird. Und so sie den göttlichen Erlöser nicht anerkennen, rufen sie ihn auch nicht an um Hilfe. Und darum sind sie finsteren Geistes und also in größter Not. Sie befinden sich schon im Tode und könnten wohl daraus errettet werden, doch nimmermehr ohne Liebe, nimmermehr ohne göttliche Gnade, wozu aber stets der Wille des Menschen sich bekennen muss. Suchet euch zum Leben zu erwecken. Ihr könnt es, so ihr es nur wollt. Übet die uneigennützige Nächstenliebe, und dann wird es euch auch leicht fallen, Jesus Christus als Erlöser der Welt und Gottes Sohn anzuerkennen. Denn dann gibt euch euer Geist Selbsterhellung, so dass ihr glauben könnet, weil ihr in der Liebe steht. Erwecket euch zu neuem Leben, denn nahe ist die Stunde, wo es sich entscheidet, ob die Seele das Leben oder den Tod gewählt hat. Nützet jede Gelegenheit, euch in Nächstenliebe zu betätigen, und wohltuend werdet ihr es empfinden, dass ein neues Leben euch durchzieht. Dann habt ihr den Tod überwunden und brauchet das letzte Ende nicht zu fürchten, denn dann steht ihr selbst im Licht und in der Wahrheit, und ihr werdet leben ewiglich. Amen.